Entschuldigung? Ja? Kennen Sie den Weg zum U60-311? Ja, logisch. Kommt rein. Cool. So, komm. Jetzt sehen wir, der hat. Nee, ich hab auch noch nichts. Hast du keine. Das ist voll geil. Ja, mein Magen, mein Magen. Hallo? Was? Ich weiß noch nicht. Hallo? Hallo? Was? Ich weiß noch nicht. Hallo? Was? Ich weiß noch nicht. Hallo? Hallo? Was? Ich weiß noch nicht. Hallo? Yeah. kann. Auf der Lauer, auf der Lauer.